dann fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung auf der Antifa-Konferenz. Ist ja doch noch recht zahlreich. Ich bin Resi, ich werde das hier heute moderieren. Als allererstes möchte ich aber, weil das hier ja die letzte Veranstaltung ist, mich ganz, ganz herzlich im Namen von euch allen und überhaupt allen und insgesamt bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern dafür bedanken, dass sie sich die Mühe gemacht haben, dieses Wochenende zu organisieren. Da schließt sich eine kleine Kritik dran an, die jetzt aber nicht nur an die Veranstalterinnen und Veranstalter geht, sondern was ich glaube ein strukturelles Problem in dieser Subszene der Linken ist. Ich fand die Männerlastigkeit an diesem Wochenende enorm und finde es eine ziemliche Katastrophe, dass das Bewusstsein dafür so eine Geschlechterparität so dermaßen abhanden gekommen zu sein scheint. Ich möchte das irgendwie insgesamt für alle anregen, da wieder mehr Bewusstsein für zu entwickeln. Dafür habe ich ja jetzt sozusagen heute Abend hier die Macht. Ich möchte aus den vergangenen Tagen lernen. Ich bin ziemlich unzufrieden mit dem, wie manche Veranstaltungen gelaufen sind hier. Ich glaube, ich bin da nicht alleine. Ich habe mir viele Sachen erzählen lassen. Und deswegen möchte ich das hier heute Abend ein kleines bisschen anders machen, ein kleines bisschen aus anderen Diskussions- und Veranstaltungstechniken lernen. Es gibt da so einige andere Konzepte, die kann man aber nicht so von heute auf morgen hoppla hopp so einer Konferenz überstülpen. Deswegen funktioniert das oft nicht. Ich erwähne mal so kurz Open Space oder Fishbowl. Als Gegending zu so einer Frontveranstaltungen-Konferenz. Deswegen möchte ich, dass wir viele Pausen machen. Die Pausen sollen dazu dienen, dass erstens nicht alle einzeln rausrennen, um rauchen oder Kaffee trinken zu gehen. Und zweitens, dass es nicht nur Diskussionspausen, sondern Pausendiskussionen gibt. Also die Idee dahinter ist, dass nach einem bestimmten Zeitabschnitt sich einfach alle die Möglichkeit haben, für ein paar Minuten darüber nachzudenken, was gesagt wurde und gegebenenfalls bei einer Zigarette darüber schon mal mit den Freundinnen oder Freunden zu diskutieren und dann so mit so einem frischen Kopf und einer irgendwie vielleicht ein bisschen vordiskutierten Position wieder zurückzukommen. Das soll das Ganze ein bisschen auflockern und auch verhindern, dass erstmal so Pausen entstehen, wo keiner weiß, was er sagen soll oder sie. Wir werden 4 Impulsreferate hören, die jeweils zwischen 10 und 15 Minuten dauern. Und zwar haben wir als erstes 2, dann eine kurze Pause, dann wieder 2, dann eine kurze Pause, dann ein Block Diskussion, eine Pause und noch ein Block Diskussion. Um 19 Uhr muss Bernhard zum Zug. Das heißt, danach müssen wir entweder ohne ihn weitermachen oder aufhören. Außerdem muss ich darauf hinweisen, dass die Veranstaltung tonmäßig mitgeschnitten wird. Also alles, was ihr sagt, wird später gegen euch verwendet. So. Noch. Oder für euch, je nachdem. So, ihr werdet es auf YouTube wiederfinden. Ein paar Worte zur Diskussionskultur. Ich mache meine Moderation jetzt hier nicht nur, weil ich jeder irgendwie denke, es ist lustig, hier die Hampelfrau zu spielen oder so, sondern ich habe auch eine Vorstellung davon, wie Diskussionen laufen sollen. Und die Beobachtungen der letzten Tage zeigen halt, dass Diskussions- und Umgangsformen ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Und ich glaube aber, dass alle Menschen, die hier anwesend sind, eigentlich in der Lage sind, vernünftig inhaltlich zu diskutieren. Deswegen weiß ich nicht, warum es immer schief läuft. Aber wir können ja mal versuchen, dass wir uns an einer Atmosphäre von sachlicher, inhaltlicher Diskussion orientieren. Das bedeutet, dass man sich ausreden lässt und nicht dazwischen brüllt. Die Kehrseite der Medaille von ausreden lassen heißt aber, dass man sich kurz fasst. Also ewig langes Rummonologisieren nervt alle. Das wissen auch alle. Also können auch alle dran denken, sich kurz zu fassen. Provokationen, Beleidigungen etc. dienen nicht dem Ziel des argumentativ vermittelten Erkenntnisprozesses, sondern dienen dem Ziel, andere Menschen niederzumachen, sodass die dann auch nicht mehr in der Lage sind, dir zuzuhören und irgendwie überhaupt die Kritik, die du hast, wahrzunehmen und darauf zu antworten. Das heißt, das Ziel, das eine Diskussion ausmacht, ist dann verlassen worden. Hahnenkampf, Polemik, Erlebnispark oder Selbstdarstellerei können wir da draußen veranstalten. Das wäre dann so eine Art Hyde Park, aber hier drin bitte nicht. Das Gleiche gilt für Szenenapplaus. Ich bin sehr gegen Szenenapplaus, weil Szenenapplaus sehr schnell zu einer arenahaften Stimmung führt, wo sich dann Menschen, die gerne Hahnenkämpfe führen und sich irgendwie sowieso als Führer von irgendeiner Gruppe, Sekte oder Bewegung fühlen, produzieren. Um das zu verhindern, möchte ich euch bitten, von Szenenapplaus Abstand zu nehmen. Es hat einfach... Sehr gut. Das heißt immerhin, dass verstanden wurde, was ich gesagt habe. Was haben wir noch? Ja, das heißt Diskussionspartner, Diskussionspartnerin, das heißt miteinander diskutieren, kämpfen und sowas ist dann gegeneinander und dann redet man auch nicht mehr von Partnerinnen und Partner, sondern von Feind und Gegner. Also ich bitte das einfach mal so, sich so im Hinterkopf zu behalten. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass in Veranstaltungen hier Leute sich nicht getraut haben, was zu sagen, weil sie Angst davor hatten, niedergemacht zu werden. Es gibt niemanden, der oder die linksradikal und Superchecker-mäßig geboren wurde. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, hier eine Frage zu stellen oder sich zu trauen, was zu sagen, auch wenn es erstmal nicht dem irgendwie Informations- oder Theoriestand von anderen Leuten entspricht. Eine Atmosphäre, in der Leute sich nicht mehr trauen, was zu sagen, ist eine Katastrophe. Es gibt auch Menschen, die sich die es nicht gewohnt sind, vor vielen zu reden. Also sollte man es ihnen ermöglichen, dass sie sich trauen. Ja? Ich werde erstmal versuchen, keine quotierte Redeliste zu führen, keine Redezeitbegrenzung zu machen, wenn es aber nicht anders geht, weil die kollektive Aufgabe hier den Rahmen gemeinsam angenehm zu gestalten nicht hinhaut, dann muss ich halt autoritär durchgreifen. Und ich scheue mich nicht davor, das zu machen. So, das hört sich alles vielleicht für manche so ein bisschen ungewohnt an und so ein bisschen nach Harmonisiererei oder Hippie-Scheiße oder sowas. Es geht ganz im Gegenteil darum, dass man streiten nur kann, wenn man, also das gibt es im Englischen den Begriff des Fair Fighting, ja, also streiten, ja gerne und es kann auch gerne heiß hergehen, aber es muss fair bleiben. Das heißt, man muss verstehen, was der Zusammenhang von Form und Inhalt ist. Es kommt eben sehr wohl darauf an, wie man etwas sagt und nicht nur darauf an, was man sagt. Redebeiträge, die mit dem Satz anfangen, ich wollte auch sagen, was XYZ gerade gesagt hat, und dann dem nichts Ergänzendes hinzuzufügen haben, können dann nach diesem Satz direkt beendet werden. So. Die beste Diskussion ist eine, in der eine Moderation nicht viel eingreifen muss. Und ich wünsche uns allen, dass ich das heute Abend eigentlich so gut wie gar nicht nötig habe. Es gibt ein Publikumsmikrofon, das Barbara bei sich hat und wer sich meldet, dem wird das dann gebracht. Und dann können wir auch schon anfangen. Wir fangen an mit Klaus. Also ich erzähle euch kurz, wie es geht. Erst erzählt Klaus was, dann erzählt Bernhard was, dann könnt ihr kurz darüber nachdenken, was sie gesagt haben. Und dann erzählt Alex was und zum Schluss ist Ernst dran. Und vorstellen tun sie sich selber. So. Darf ich dir noch ein Blatt Papier klauen? Ja. Gut. Bin ich zu verstehen? Ah ja, okay. Ich möchte auch mit einer Kritik an den Veranstaltern beginnen, also im Zusammenhang auch mit diesem Thema. Ist also in sehr vielen Vorträgen und Workshops einfach der Begriff Islamophob oder der verwandte Begriff antimuslimischer Rassismus verwendet worden, so als handele es sich dabei um reale Tatbestände. Und ich denke, also gerade auf einer Linken, auf einer Antifa-Konferenz wäre vorab kritisch zu klären gewesen, ob die Verwendung solcher Begriffe überhaupt Sinn macht. Auf diese Begriffe, warum ich das so sehe, auf die Bedeutung dieser Begriffe gehe ich jetzt ein. Also kurz, ich werde. Kurz, wenn du bitten Ach so, ja, gut. Also ich bin Klaus Blees, Mitarbeiter der Aktion Trotte Welt Saar. Okay, gut. Ja. Jetzt wisst ihr, wer ich bin. Jetzt sage ich, was ich denke. Gut. Also, gut, ich möchte dann kurz auf die Begriffsbedeutung eingehen, dann auf den historischen Ursprung, dann wer diesen Begriff verwendet, den Begriff Islamophob oder auch antimuslimischer Rassismus und gegen wen er sich wendet. Und in dem Zusammenhang halt auch natürlich auf die Funktion des Begriffes eingehen. Der Begriff Islamophobie ist angelehnt an bestimmte andere Bezeichnungen für Diskriminierungsformen. Homophobie ist ja ein Synonym in der Regel für Schwulenfeindlichkeit. Xenophobie wird für Fremdenfeindlichkeit verwendet und durch diese Gleichsetzung wird schon suggeriert, dass Islamophobie eben auch eine Form der Diskriminierung von anderen ist. Ihren Ursprung haben derartige Begriffe in der Psychopathologie. Phobien sind in der klinischen Psychologie krankhafte Ängste oder irrationale Ängste. Dazu gehört zum Beispiel Klaustrophobie, also jetzt nicht Angst vor mir, weil ich Klaus heiße, sondern das ist einfach. Also Klaustrophobie ist ein Begriff für die Angst vor engen Räumen. Gegenstück wäre Agoraphobie, das ist eine panische, krankhafte Angst vor großen Plätzen. Oder Arachnophobie ist halt panische Angst vor Spinnen. Mit der Begriffsbildung Islamophobie wird so etwas auf ein gesellschaftliches Phänomen übertragen. Damit wird letztlich die Kritik am Islam und die Angst vor seinen Protagonisten als krankhaft etikettiert. Also so bekommt die Diskussion über die kritische Diskussion über den Islam bekommt damit den Stempel des Ungesunden. Ja gut, nicht unbedingt im direkt medizinischen Sinne, aber zumindest im übertragenen Sinne wird es dann als eine soziale Pathologie eingestuft. Und der Effekt ist letztlich, dass es schließt ein die Behauptung, dass Kritik am Islam oder Angst vor seinen Protagonisten halt unbegründet sei oder letztlich auch, also zumindest auch übertrieben ist. Das bedeutet aber, dass wer islamischen Antisemitismus, Patriarchat, Homophobie kritisiert, letztlich dies zu Unrecht tut. Das schwingt ja in diesem Begriff dann mit. Ja, so viel mal zur Bedeutung des Begriffes. Da sind ein paar kritische Töne schon mitgeschwungen. Was den historischen Ursprung angeht, also nach meiner Information ist er erstmalig verwendet worden von Etienne Dinet 1921. Etienne Dinet war ein zum Islam konvertierter französischer Maler. Aber entscheidend ist ja nicht, wann ein Begriff das erste Mal auftaucht, sondern wann er an Bedeutung gewinnt. Und das war viel später. Ist halt oft gesagt worden, der Begriff der Islamophobie sei aufgekommen in der islamischen Revolution der sogenannten. Und er sei seit 1979 von den Mullahs verwendet worden, um Frauen zu diffamieren, die sich nicht verschleiern wollten. Ja, dazu wird wahrscheinlich, also zu dieser Aussage wird vermutlich Bernhard Schmidt noch was sagen. Okay, aber so richtig die Runde gemacht und seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat dieser Begriff so 1996, 97. 1996 hat nämlich eine britische Antirassismus-Stiftung, das ist der sogenannte Runnymede Trust, die haben eine Kommission für britische Muslime und Islamophobie ins Leben gerufen. Und diese Kommission hat dann 1997 einen Bericht veröffentlicht. Sie haben halt dieses, was sie für Islamophobie halten, halt erforscht. Und dieser Bericht ist dann von dem damaligen Labour-Innenminister Jack Straw veröffentlicht worden, ist von Jack Straw vorgestellt worden. Also letztlich ist in Großbritannien von höchster Ebene aus der Islamophobie-Begriff lanciert worden. Diese Kommission hat für Islamophobie 8 Merkmale aus ihrer Sicht identifiziert. Die werde ich mal kurz darstellen und teilweise kritisch kommentieren. Also Islamophob ist nach dieser Auffassung, nach dieser Studie jemand, der oder die den Islam als monolithischen statischen und für Veränderungen unempfänglichen Block darstellt. Naja, ich denke, hier ist schon bei diesem Islamophobie-Vorwurf also ein typisches Muster erkennbar, dass nämlich hier in Popanz aufgebaut wird. Mir ist nämlich kaum jemand bekannt, der oder die den Islam also in dieser als etwas Unveränderbares und absolut Monolithisches darstellt. Zweites Merkmal Islamophobie ist es, wenn etwas als Fremdes ohne gemeinsame Werte mit anderen Kulturen dargestellt wird. Oder Islamophob ist drittens jemand, der den Islam als dem Westen unterlegen, barbarisch, irrational, primitiv und sexistisch darstellt. Da ist zu fragen, ob das denn nicht in vielerlei Hinsicht, also bei was ein Teil dieser Begriffe angeht, eine ganz realistische Beschreibung ist. Also einfach eine kritische Diagnose, was denn daran eine Phobie sein soll. Ne? Und Ähnliches gilt für das vierte Merkmal. Also Islamophob ist, wer den Islam als gewalttätig, aggressiv, bedrohlich, den Terrorismus unterstützend und in einen Kampf der Kulturen verwickelt darstellt. Fünftens ist Islamophob, wer den Islam für eine politische Ideologie hält, die für politische und militärische Vorteile genutzt wird. Sechstes Kriterium, die Kritik von Moslems am sogenannten Westen wird kategorisch zurückgewiesen. Und jetzt wird es auch wieder interessant. Siebtens Kriterium für Islamophobie ist, wenn jemand die Feindschaft gegenüber dem Islam zur Rechtfertigung der Diskriminierung und Ausgrenzung von Moslems benutzt. Ich denke, da haben wir es jetzt bei ProKöln mit zu tun, mit so etwas, ne? Auch teilweise beim staatlichen Standortrassismus. Aber ich denke, da trifft der Begriff der Islamophobie ebenfalls nicht zu, weil es hier angebracht ist, das Kind beim Namen zu nennen. Das ist ganz einfach Xenophobie, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Da braucht man nicht das Zusatzetikett Islamophobie. Achtes Kriterium ist, wenn jemand die Feindschaft gegen Moslems für natürlich und normal hält. Also ja, jedenfalls gut. Also damit ging die Sache eigentlich so richtig los. Ich möchte also in dem Zusammenhang, ich habe das ja schon angedeutet, erstmal noch auf die Funktion kommen. Also hier findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Die islamische Herrschafts- und Unterdrückungskultur wird gegen Kritik immunisiert. Unterdrückungspraktiken und Menschenrechtsverletzungen werden aus der Schusslinie gehalten. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass auf der nächsten UN-Antirassismus-Konferenz im April 2009 in Genf Islamophobie vorrangig behandelt werden soll. Im März 2007 gab es bereits eine Resolution des Menschenrechtsrats der UN, eine Resolution auf Antrag der Organisation der Islamischen Konferenz, in der 57 islamische oder islamisch regierte Staaten zusammengefasst sind. In dieser Resolution wurde ein weltweites Verbot der Diffamierung von Religionen gefordert, also einfach Verbot letztlich im Klartext von Religionskritik. Aber als einzige Religion wörtlich genannt wurde dabei der Islam. Dann ein weiteres Beispiel. Am 14. September 2007 hat in Genf der UN-Sonderberichterstatter für Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, Dudu Dien, wenn ich es richtig ausspreche, gesagt, sogenannte westliche Länder setzen die Islamophobie in die Welt. Und der Grund, warum sie das tun, ist halt, dass sie Laizismus und Säkularismus durchsetzen wollen. Also er hat ausdrücklich Laizismus und Säkularismus angeprangert. Es geht also hier darum, eine reaktionäre Ideologie vor Kritik zu schützen mit dem Vorwurf der Islamophobie und gleichzeitig die Kritiker zu diskreditieren und mundtot zu machen. Also die Absurdität daran ist halt auch, dass hier ja nicht Kritik an die Diffamierung von konkreten Menschen aus der Schusslinie gehalten werden soll, sondern die Kritik einer Religion und die Kritik einer Ideologie. Also mit dem gleichen Recht könnte man auch bei Christen und Moslems der Atheistophobie bezichtigen, ne, was aber merkwürdigerweise niemand tut. So. Vielleicht noch kurz zu den Protagonisten. Also wer erhebt diesen Vorwurf der Islamophobie? Was natürlich naheliegend ist und schon angeklungen ist, es sind natürlich Islamisten, islamisch-orthodoxe, aber halt auch islamische Staaten. Islamische Organisation der Islamischen Konferenz habe ich genannt. Pakistans UNO-Botschafter Masood Khan hat zum Beispiel geäußert, also Pakistans Botschafter in dieser Organisation der Islamischen Konferenz, er hat geäußert, Islamophobie und Diffamierung des Islam seien die heute augenfälligsten Formen von Rassismus und Intoleranz. So, hier ist schon, ich meine, es ist logisch, dass orthodoxe Moslems, also dass denen der Islamkritik nicht behagt. Eine zweite Kategorie von Akteuren, die anderen Islamophobie und antimuslimischen Rassismus vorwerfen, sind Hilfsorganisationen, die in der Flüchtlingsorganisation tätig sind, sind Anhänger der multikulturellen Gesellschaft und linke Kulturrelativisten, die halt glauben, dass man Flüchtlinge dadurch unterstützt, dass man bestimmte kulturelle Zugehörigkeiten, kollektive Zugehörigkeiten vor Kritik in Schutz nimmt, dass das halt eine Form von Antidiskriminierungs- und Menschenrechtspolitik ist. Ganz unabhängig davon, was die Individuen davon haben, ob die wie zum Beispiel von Ehrenmord oder Zwangsverheiratung betroffene Frauen, also ob die darunter leiden oder nicht. Weitere Akteure, die, also was halt eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wir haben es ja hier in Köln mit der Auseinandersetzung mit anti-islamischen Rechten wie pro Köln zu tun, aber sehr viele Nazis und Rechtsextremisten, gab es ja heute auch einen Workshop zu, also teilen sehr viele gemeinsame Werte und Vorstellungen mit dem Islam und gerade von Rechtsextremisten und Neonazis wird der Islamophobie-Vorwurf sehr häufig erhoben. Vielleicht mal ein Zitat von Robert Schwarzbauer, ein österreichischer Neonazi, der hat in der Nazi-Zeitschrift Junges Forum Folgendes gesagt, und das ist ein für die Nazi-Szene durchaus typisches Zitat: Es sind aber nicht nur etablierte, konservative Kräfte Europas, die sich dem Zeitgeist der Islamophobie entgegensetzen. Nationalrevolutionäre Europäer haben seit je die Verbindung mit der arabischen Welt gesucht. Jetzt ein Beispiel. Okay, 2 Minuten habe ich noch. Gut. Dann, ich bin auch gleich am Ende. Vierte Kategorie sind christliche Fundamentalisten, die zwar oft islamfeindlich sind, aber aus dem Konkurrenzverhalten heraus, beispielsweise Kardinal Mamberti, sowas wie der Außenminister des Vatikan, der hat sich in einer Rede bei der Opus Dei Universität Santa Croce gegen Christophobie und Islamophobie ausgesprochen. Ja, dann kurz noch, gegen wen der Vorwurf erhoben wird, also 2 Sätze noch, kann man in der Diskussion ja noch drauf eingehen, ist auch schon angeklungen, also einmal gegen linke und säkulare Islamkritiker, zum anderen aber auch gegen ganz reale Fremdenfeinde. Gut, ich denke, gegen die Kritik gegenüber Linken und Säkularen habe ich jetzt ganz klar begründet, denke ich, zurückgewiesen. Aber der Vorwurf gegenüber Rechten führt meines Erachtens auch in die Irre, weil er letztlich das, was wirklich dahinter steckt, nämlich Fremdenfeindlichkeit, kaschiert. Man sollte also dann das, was pro Köln machen, nicht als Islamophobie bezeichnen, sondern als Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Alles andere führt in die Irre und führt meines Erachtens auch letztlich zu einer Verharmlosung von Fremdenfeindlichkeit. Ja. Gut. Als nächstes hat Bernhard Schmidt das Wort. Fließender Übergang. Also kurz, wer bin ich? Manche von euch kennen mich als Autor des einen oder anderen Artikels in unterschiedlich ausgerichteten linken Medien oder Büchern. Ich bin tatsächlich im Nebenberuf Publizist, allerdings im Hauptberuf etwas anderes, nämlich Jurist, spezialisiert auf Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus, Diskriminierung und ähnlichen Erscheinungen. Das ist auch der Grund, weshalb meine Präsenz leider um 19 Uhr zu Ende gehen muss, da ich morgen früh wieder meiner Berufstätigkeit nachgehen muss. Ja, ich wollte das thesenartig kurz in zwei Blöcken präsentieren. Den einen gewidmet den Akteuren des, wie immer man es nennen muss, sich auf den Moslemhass berufenden oder mit ihm legitimierenden Rassismus. Den Begriff Fremdenfeindlichkeit halte ich für ein bisschen problematisch. Ich denke, du intendiertest schon das Richtige, aber den Begriff Fremdenfeindlichkeit, indem er intendiert, dass Leute Fremde seien, halte ich für problematisch. Aber den Rassismus, der sich mit der Abneigung gegen den Islam oder dem Hass auf Moslems legitimiert, ihn vorschützt, ihn vorwendet, ins Feld führt. Und zweitens zum Gegenstand des Hassdiskurses, also dem Islam, den Moslems, dem politischen Islam, den Bewegungen des politischen Islam, den Positionen, die wir dazu einnehmen können und den notwendigen Differenzierungen, die es da vorzunehmen gilt. Also zunächst zum Ersten, du hast es ganz richtig gesagt, ich glaube, wir sind beide bisweilen mit prophetischen Gaben ausgestattet, weil ich dachte, dass du den Khomeini und die sogenannte Islamische Revolution, die in Wirklichkeit eher eine politische Konterrevolution war, im Iran 1979 anführst. Du ahntest wiederum, dass ich darauf eingehen würde. Also es gibt tatsächlich das Argument, ursprünglich vorgebracht im europäischen Raum von zwei französischen Autoren, Caroline Fourest und Fiametta Venner, dass Khomeini laut ihnen als erster den Begriff der Islamophobie benutzt hatte. Ein wunderschönes Argument, nur leider ist es falsch und nicht zutreffend, weil es dieses Wort im Persischen gar nicht gibt. Das Wort Islamophob gibt es also in diversen europäischen Sprachen als Fremdwort mit dem Griechischen, mit der aus dem alten Griechisch stammenden Wurzeln. Im Persischen gibt es dieses Wort allerdings nicht, sondern Khomeini sagte schlicht und einfach in seinen Reden, ich kenne einige seiner Reden, nicht alle im Original, hetzte also gegen die nicht verschleierten oder schlecht verschleierten Frauen, von denen du gesprochen hast, Bir Hijab oder Bad Hijab, und setzte hinzu, dass diese Leute und die Sittenverderber, die Leute mit korrumpierten Sitten, also Homosexuelle, und Leute, die außerehelichen Sex betreiben und Alkohol betrinken und alle, dass diese Leute Zede Islam oder Zede Enralab seien, also gegen den Islam, gegen die eigene Religion oder dass sie Verräter an der eigenen Religion seien und dass sie gegen die Revolution seien, weil er die Revolution, die gesellschaftliche Revolution von breiten, unterschiedlichen Kräften, getragene von Kommunisten, Liberalen, Demokraten, Guevaristen und eben auch der islamistischen Strömung getragenen Revolution, weil er die für sich usurpieren möchte, obwohl seine Strömung im Anschluss an diese Revolution die Macht ergriffen, aber alle ihre Errungenschaften zurückgedreht und ihre anderen Träger zum Teil physisch umgebracht, ermordet, gefoltert, ins Gefängnis gesteckt hat. Also als Träger der Konterrevolution usurpierte er dennoch den Ruf der Revolution nach sich. Das hat aber nun nichts mit dem Vorwurf der Islamophobie im europäischen oder nordamerikanischen Kontext zu tun, was diesen als solchen nicht besser macht. Ich bin einverstanden, dass die Benutzung oder die häufige Benutzung dieses Begriffs, insbesondere durch die von dir als Anhänger der multikulturellen Gesellschaft bezeichneten Antirassisten, zwar oft gut gemeint ist, aber oft fatale Ergebnisse führt, insofern als ich tatsächlich die Kritik teile, dass es nicht vorgegebene vermeintliche Identitäten als solche in Schutz zu nehmen gilt und eine angestrebte und durchaus anstrebenswerte vielfältige Gesellschaft kein Zoo, kein Ethno-Zoo sein darf, in dem die Vielfältigkeit darin besteht, dass Menschen Identitäten aufgedrückt werden und sie nicht aus diesen ausbrechen dürfen, zum Beispiel Frauen oder Jugendliche, die sich in bestimmten traditionellen, oft über den Islam legitimierten Familienstrukturen gar nicht wohlfühlen. Denen darf selbstverständlich nicht gesagt werden, das ist aber eure Identität und zu einer multikulturellen Gesellschaft gehört, dass ihr schön eure angestammte Kultur weiter zu pflegen habt. Also das selbstverständlich nicht. Insofern ist die gute Absicht, verkehrt sich oft in ihr Gegenteil. Das sieht man an einer Parallele, wo der Begriff Islamophobie noch keine Rolle spielte und nicht benutzt wurde, aber eine französische, sehr kulturalistisch orientierte sehr kulturalistisch argumentierende, weil politisch keinerlei radikale Kritik anzubieten habende, da vom Staat gegründete und staatsnahe Antirassismusorganisation, nämlich SOS Racisme, sprach in den frühen 80er Jahren vom Recht auf Differenz, dem Droit à la Différence, was dann schnell durch die extreme Rechte umgekehrt wurde, die das Recht auf Differenz aufgriff, allerdings für die weiße europäische christlichstämmige Mehrheitsgesellschaft in Anspruch nahm, um nämlich zu sagen, jawohl, wir sind auch für das Recht auf Differenz, wir wollen nämlich nicht so sein wie die. die da kommen, einwandern und uns belästigen. Insofern das allzu starke Beharren auf Differenz, obwohl manchmal gut gemeint, nämlich dem Recht, eine andere Hautfarbe zu haben, was nun mal einfach ein Tatbestand ist, der da ist, oder auch dem Recht, einen anderen Glauben, einen anderen Gott zu haben. Das Beharren auf diesem Recht, um das Recht in einer Gesellschaft gemeinsam zu leben und die Aufgabe, als unterschiedlich geprägte Menschen gemeinsam in einer Gesellschaft zu leben, dieser gut gemeinte Impuls kann sich tatsächlich in sein Gegenteil verkehren. Das ist auch die Kritik, die ich an vielen der Leute, die mit Islamophobie argumentieren, hätte und die zumindest objektiv, vielleicht nicht subjektiv intendiert, tatsächlich darauf hinauslaufen, eine auf Religion basierende Ideologie in Schutz zu nehmen, dort, wo man sie als linker oder säkularer Mensch tatsächlich kritisieren kann. Dazu gleich mehr. Nichtsdestotrotz gibt es spezielle Varianten von Rassismus, darunter eine, die die Besonderheit hat, dass sie die Kritik am Islam und Bedrohungsszenarien oder auch Popanzen mit dem Islam als ihr Haupteinfallstor benutzt. Rassismus ist nichts Monolithisches, wie wir wissen. Es gibt unterschiedliche Formen von Rassismus im weiteren Sinne, die unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen erfüllen. Bekannt ist die Unterscheidung, die nun inzwischen ein Klassiker ist, die auf Elemente des Antisemitismus von Adorno zurückgeht, wonach sozusagen der Rassismus gegen Einwanderer, die am unteren Rand der Gesellschaft angesiedelt sind, ein Rassismus, der sozusagen Sozialdarwinismus und das Treten nach unten gegen den unteren Rand der Gesellschaft legitimiert, oder der Sklaverei und natürliche, sogenannte natürliche, in Anführungszeichen natürliche, Hierarchien oben gegen unten legitimiert, was anderes ist als zum Beispiel der Antisemitismus, der sicherlich, was den modernen Antisemitismus betrifft, insofern ein Rassismus ist, also eine Rassenideologie ist, der aber anders funktioniert, weil er als oft, nicht immer, aber oft im Gewand der vermeintlichen Rebellion gegen die Macht und das Geld oder die insgeheim durch eine Verschwörung insgeheim uns beherrschen, auf nicht ganz genau durchschaubare Weise, die Macht und das Geld angeblich haben, auftritt. Derjenige Rassismus, der die Abneigung, den Hass, das Bedrohungsgefühl projiziert auf den Islam, vorrangig als Einfallstor benutzt, erfüllt natürlich wiederum eine Funktion, nämlich die Forderung nach Abschottung von Neuzuwanderung oder die Forderung nach Gewährung von weniger Rechten als hier lebende Migranten aus bestimmten Ländern, und das sind zumindest in mehreren europäischen Kernländern die Hauptherkunftsländer oder einige der Hauptherkunftsländer von hier lebenden außereuropäischen Migranten zu legitimieren. Dieser Rassismus spielte zum Beispiel in Frankreich in den 80er Jahren beim rechtsextremen Front National eine zentrale Rolle, mehr als heute, aus Gründen, die ich in meinem Vortrag über den Front National am Freitag näher ausgeführt habe und deswegen nicht im Einzelnen wiederhole. Unter anderem deswegen ist aber nicht der einzige Grund, weil die Migration, die Neuzuwanderung in Frankreich heute ein anderes Gesicht hat. Sie war vor 20 Jahren eher nordafrikanische Einwanderung, ist aber heute eher schwarzafrikanische Einwanderung und seltener muslimisch. Aber damals war zum Beispiel der Verweis auf die Bedrohung von zukünftiger islamischer Herrschaft eine ganz zentrale Chiffre, also mit Titelblättern wie "In 20 Jahren werden wir eine islamische Republik sein", Abbildungen, wo man Elsässerin mit ihrer traditionellen Tracht, also dieser komischen Bonbon-ähnlichen Kopfbedeckung, aber mit Schleier vor dem Gesicht zieht und ähnliche Sachen, die sowohl von den Rechtsextremen in ihren Wahlkämpfen benutzt wurden, als auch auf den Titelblättern bürgerlicher, konservativ-reaktionärer Medien wie das Figaro-Magazin erschienen. Das war aber nicht die einzige Quelle dieses Rassismus, weil der griff bis weit in die bürgerliche Mitte und sogar links davon aus. Erinnert sich zum Beispiel an die Begebenheit, wie ein sozialdemokratischer Premierminister, der sich gegen Streiks nicht mehr zu helfen wusste, Streiks von französischen eingewanderten Automobilarbeitern, die in der Regel Algerier und Marokkaner waren, von denen sicherlich einige im Privatleben während des Ramadan gefastet hatten und kein Schweinefleisch aßen, ansonsten aber nicht deswegen streikten, weil sie Moslems waren, sondern weil sie Automobilarbeiter waren. Also gegenüber einem solchen Streik befand der damalige sozialdemokratische Premierminister, es handele sich um einen von Khomeini gesteuerten und religiös motivierten Streik, was nun schlicht und einfach absolut total neben der Spur war, weil es schlicht keinerlei Zusammenhang zu den damaligen politischen Machthabern in der Islamischen Republik Iran gab. Es gibt widerläufige Tendenzen. Meines Erachtens gibt es tatsächlich eine gewisse Zunahme eines speziell sich auf den Islam projizierenden oder aus ihm resultierenden Bedrohungen legitimierenden Rassismus in den 2000er Jahren. Hat natürlich damit zu tun mit der außenpolitischen Polarisierung oder internationalen Polarisierung aufgrund von Terrorangriffen durch militante, aber relativ kleine transnationale islamistische Terrororganisationen, mit dem Aufkommen auch breiterer islamistischer Parteien mit anderem Profil, hat auch zu tun mit Kriegen, die in dem Zeitraum geführt worden sind. Und dieser neue oder dieser an Bedeutung gewinnende, sich durch Bedrohungsgefühle, die auf den Islam projiziert werden, legitimierende Rassismus hat auch eine Bindegliedfunktion, nämlich in Teile von der extremen Rechten hinaus, in Teile des konservativ-liberalen Milieus zum Beispiel. Da gibt es also Figuren, die dazwischen angesiedelt sind. Ich denke, das Profil von Pro Köln, das sich von der NPD unterscheidet, die also eher bürgerlich sich zu geben versucht, als die NPD, die eher nationalrevolutionär auftritt und antisemitisch, verschwörungstheoretisch und so weiter, gehört eher in diese Kategorie. Ich denke an Leute, die eher aus dem konservativ-liberalen Milieu kommen, wie die berüchtigt durch ihr letztes oder vorletztes Buch berüchtigte italienische Schriftstellerin Oriana Fallaci, die also nicht nur schreibt, die Söhne Allahs vermehrten sich wie die Ratten und also tatsächlich behauptet, Europa würde demnächst unter islamischer Herrschaft und Knute leben, die im Übrigen genau das tut, was du sagtest, Klaus, was das wenige Leute tun, die nämlich genau wörtlich sagt, der Islam sei seit etwas, sein Gestein, ein Massiv, was sich seit 1400 Jahren überhaupt nicht verändert habe und jetzt sozusagen auf Europa zuzurollen droht. Und sie sagt eben auch zum Beispiel, mir wird das Recht abgesprochen, Hass und Abneigung gegen diese Leute zu hegen, diese Söhne Allahs, die hier aus ihren Schlauchbooten steigen. Damit meint sie nicht Mahmoud Ahmadinejad, in der Regel, wenn er nach Europa kommt, dann steigt er aus dem Flugzeug und hat einen Diplomatenpass dabei und zeigt seinen Pass vor, sondern damit meint sie natürlich arme Schweine aus Somalia, zum Beispiel, weil sie an anderer Stelle explizit sagt, dass sie die Zelte, in denen somalische Flüchtlinge in Florenz leben, gern in Brand stecken würde. Und diese Leute leben nicht in Zelten in Florenz, weil sie Moslems sind, sondern weil sie Flüchtlinge sind. Jetzt zum Zweiten. Selbstverständlich, auch wenn Projektion auf, in Anführungszeichen, den Islam ein wesentliches Vehikel bestimmter Formen des Rassismus sind, bedeutet das natürlich nicht, dass der Islam in allen seinen Ausformungen und erst recht politische Bewegungen, die sich auf ihn berufen, deswegen frei von Kritik sein, überhaupt nicht. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, wenn zwei sich streiten und heftig beschimpfen, muss deswegen keiner von ihnen Recht haben. Wenn ich sage, der Schah war ein brutales Regime, musste ich deswegen nicht für Khomeini sein und umgekehrt. Wenn also Rechte sich darauf berufen, der Islam sei eine Bedrohung, muss nicht alles, was unter Islam läuft, oder kann sogar gar nicht zu dem, was unter dem Label Islam praktiziert wird, sympathisch sein. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich, einen Unterschied zu machen, nämlich dem zwischen dem, was 80, 90 oder mehr Prozent der sich selbst als Moslems bezeichnende Menschen in der Welt praktizieren und dem, was politische Bewegungen praktizieren oder anstreben, die sich auf den Islam berufen und dadurch politisch legitimieren. Selbstverständlich gibt es keine unwandelbare, homogene, essentialistisch als Wesen zu begreifende Einheit namens der Islam. Sicher ist, dass das sogenannte Heilige Buch des Islam bestimmte Vorschriften enthält, ebenso wie die Tradition, die Hadithen, die, wenn man sie alle annimmt, akzeptiert und wörtlich nimmt und in der heutigen Gesellschaft anwenden möchte, was allerdings 95% der in diesem Land Lebenden und auch 90% der in anderen Ländern lebenden Muslime so nicht tun. Aber wenn man das alles anwendet, dann hat man tatsächlich einen Staat, in dem es rigide Strafen gibt für Homosexualität, Ehebruch und anderes. Das ist allerdings nicht nur im Islam der Fall. Wenn ich die Bibel hernehme, dann finde ich ganz Ähnliches, insbesondere im Alten Testament, weniger im Neuen. Nicht deswegen, weil die Christen bessere Leute wären als die Juden, das ist ein traditionelles Steckenpferd des christlichen Antijudaismus, sondern weil die Bücher in anderem historischen Kontext entstanden sind. Der Islam entstand ebenso wie das Alte Testament als Regierungsprogramm, das heißt als Vorschrift von Leuten, die Macht in der Gesellschaft hatten, wie Gesellschaft zu funktionieren hat. Das Neue Testament entstand eher als Oppositionsprogramm von Leuten, die damals nicht die Macht in ihrer Gesellschaft hatten und rede deswegen etwas verquast davon, Liebe zu Gott und den Menschen und pipapo. Ich komme zum Ende. Also auch im Alten Testament finden sich eindeutig Sachen wie Buch Moses, drittes Buch Moses, der Mann, der beim Manne schläft, den sollt ihr töten. Wer Gottes Namen lästert, also wer flucht, den sollt ihr steinigen und so weiter. Es wird nicht praktiziert, in bestimmten historischen Phasen wurde es praktiziert, in bestimmten historischen Phasen war das Christentum wesentlich gewalttätiger und wesentlich intoleranter als der Islam. Es war sicherlich leichter und angenehmer, vor 1492 im von Arabern regierten, muslimisch dominierten Andalusien zu leben, als danach, als nämlich da nach der Reconquista der Katholischen kein Jude und kein Moslem mehr lebten und die Juden wohin gingen? Überwiegend ins muslimisch regierte Nordafrika oder ins Osmanische Reich, ein Teil von ihnen auch ins heutige Polen. Das gibt sozusagen historische Wandlungen. die Religion mal herrschaftsmächtiger und mal und brutaler und mal dominanter machen. Das sind aber gesellschaftliche, politische, historische Faktoren, die diese Wandlung hervorrufen. Unter Berufung auf den Islam in mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern gibt es politische Bewegungen, die keine emanzipatorischen Bewegungen sind, die sich einordnen lassen, sagen wir mal, zwischen eher konservativ-liberalen Parteien wie der türkischen Regierungspartei AKP, die, sagen wir mal, eher die wirtschaftsliberal ist und eher ein Abbild zu einer etwas autoritäreren Christdemokratie in Europa, zumindest vor 30 oder 40 Jahren, darstellt, bis hin zu Kräften, von denen ich ohne größere Schwierigkeiten Parallelen, zumindest an einigen Punkten, nicht an allen, das könnte ich in der Diskussion näher erklären, da die Zeit voranschreitet, aber bei denen ich an einigen Punkten ohne Probleme Parallelen zu europäischen faschistischen Bewegungen ziehen würde. Das sind politische Bewegungen, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, beziehungsweise es gibt einen Vorläufer, die wahhabitische Bewegung im 18. Ansonsten sind es ausnahmslos Bewegungen, die erst im 20. Jahrhundert entstanden sind, von den Moslembrüdern bis eine völlig andere Strategie fahrenden Al-Qaida. Das sind aber Bewegungen, die sich aus politischen und historischen Faktoren erklären lassen, unter anderem der Art und Weise, wie die Weltbilder der Moderne, der technisierten Moderne, die zentrale Stellung Gottes im Weltbild in Frage stellt, wie die in diese Länder eingedrungen sind, nämlich durch begleitend den europäischen Kolonialismus, den es sozusagen eine Abwehr gibt, darunter den Versuch, die Religion als Differenzinstrument und als politisches Abwehrinstrument zu benutzen, sodass es Bewegungen gibt, die in ihrem Inhalt reaktionär sind, sich aber in den entsprechenden Gesellschaften dadurch legitimieren, dass sie Widerstandsbewegungen gegen eine Fremdherrschaft, die nicht nur halluziniert ist, seien. Diese Bewegung gilt es zu bekämpfen, aber auf politischer Ebene. Das heißt, dass die Tatsache, dass denen oft halluzinierte Einfluss zugesprochen wird von Bewegungen, die gegen die Anwesenheit von Migranten aus muslimischen Ländern als solche sind, bedeutet nicht, dass man sich mit diesen Bewegungen gemein machen müsse. Ganz im Gegenteil. So, machst du mich mal? Danke. Ich würde euch jetzt auffordern, 10 Minuten eine produktive Pause zu machen. Die rauchen gehen, gehen rauchen. Die Kaffee trinken, gehen Kaffee trinken. Die aufs Klo gehen, gehen aufs Klo. Und wir sehen uns ganz frisch und gut reflektiert in 10 Minuten um 10 nach. Ja?